Die Landschaft der Musik nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt mit einer Bergbesteigung. In den 1950er und 60er Jahren schwang sich die Avantgarde zu luftigen Gipfeln auf. Dann ging es hinunter, in die Niederungen einer reaktionären Neo-Expressivität. Das war in den 1970ern und als die Postmoderne ausgerufen wurde, durchquerte man ein Tal mit vielen schönen und bunten Gegenden. Es schien, als könne man dort endlos wandern. Aber im neuen Jahrtausend begann man wieder einen Berg zu erklimmen. Was war geschehen? Eine Reihe jüngerer Komponistinnen und Komponisten waren sich des Sinns der neuen Musik nicht mehr sicher und wollten ihr diesen Sinn zurückgeben. Als politisch wache Menschen in einer Zeit, die dringend Kommentar, Kritik und interventionsbedürftig ist, können sie sich nicht damit zufrieden geben, Tonstücke wie Seifenblasen in die Luft zu blasen, schätzte der Philosoph Christian Grüni die Situation ein. Die neue Haltung zum Komponieren firmierte unter mehreren Schlagwörtern. Die bekanntesten sind Diesseitigkeit und neuer Konzeptualismus, andere erweiterter Musikbegriff, neue Disziplin, neuer Realismus. Dazu gehört die Ablehnung eines innermusikalischen Materialdenkens und die Hinwendung zu Aufführungsformen, die über das normale Konzert hinausgehen. Dazu gehört das Prinzip der Konzeptkunst, was bedeutet, dass die Idee hinter einem Musikstück wichtiger ist als seine Realisierung. Das hat es in den 1960er Jahren bereits gegeben, aber erst jetzt mit den neuen digitalen Medien könne man das richtig umsetzen. Schließlich gehe es darum, die Musik zu politisieren und dabei sei die Einbeziehung von Text, Video und Performance und Ähnlichem von grundlegender Bedeutung. Spricht man von Diesseitigkeit oder neuem Konzeptualismus, dann fallen eine Reihe von Namen. Es hätten auch andere sein können, aber greifen wir diese drei heraus: Hannes Seidel, Johannes Kreidler und Martin Schüttler. Martin Schüttler, geboren 1974, studierte bei Nikolaus Ahuber und Ludger Brümmer in Essen, hat eine Professur für Komposition in Stuttgart und lebt in Berlin. Dazu muss man vielleicht erstmal sagen, dass dieser Begriff niemals eigentlich angelegt war, so viel aufzunehmen. Im Prinzip war es erstmal ein Titel für einen Vortrag, den ich gehalten habe. Und dieser wiederum geht zurück auf einen Artikel von Hannes Seidel, der auch schon 2008 erschienen ist, der auch Diesseits heißt. Weshalb es mich trotzdem als Vortragsüberschrift und später als Artikelüberschrift interessiert hat, war die Tatsache, dass ich dieses Beziehen auf ein Jenseitiges, was damit klingt, eigentlich als eine schöne Provokation fand. Meiner Meinung nach gibt es in der Avantgarde des 20. Jahrhunderts und auch danach immer auch eine latente Religiosität oder nennen wir es Esoterik oder so etwas angelegt. Das heißt, es gibt schon immer eine Allianz zwischen der Avantgarde und dem Spirituellen, dem Übernatürlichen und so weiter. Und dagegen sollte sich das etwas richten. Was in keiner Weise als Affront gemeint war oder auch nicht als ein Absprechen dieser Möglichkeiten. Und was es vor allem nicht sein sollte, ist, Diesseitigkeit soll nicht gewendet sein gegen jegliche Form von Abstraktion oder Transzendenz oder wie man es nennen mag. Also es ist ganz klar eher eine Art Provokation gegen eine Art Scheinreligiosität. Notiz zum Stück: Das Mitleid ist die Geißel der Menschheit, Sheriff. Das Stück entstand 2008 für Ghetto Blaster und Vierkanal Tonband. Das Ausgangsmaterial hierzu entnahm Schüttler dem Computerspiel Boulder Dash aus den 1980er Jahren. Genauer dem im Internet gefundenen, allerdings defekten MIDI-File. Noch genauer der fehlerhaften Passage. Der Titel des Werks bezieht sich assoziativ auf die Arbeit 241 Bildtitel zum Ausleihen für Künstler des deutschen Künstlers Martin Kippenberger. Dessen respektlosen Positionen dem Kunstbetrieb gegenüber steht Schüttler nahe, ebenso denen des Schweizer Künstlers Thomas Hirschhorn, der einmal freimütig bekannte Energy Yes, Quality No. Für mich stellt sich das historisch erstmal so dar, dass ich schon während meines Studiums mich gefragt habe, es gibt diese wahnsinnig interessanten Ansätze, sei es Kagel oder Cage oder wen man nimmt, aus den 60er Jahren. Und ich habe in den 90er Jahren studiert und ich habe mich gefragt, wo ist das alles hin? Also als ich anfing zu komponieren, wirklich ernsthaft, habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, okay, die Nachfolge nach diesen Experimenten hat diese Form des Komponierens abgeheftet unter der Rubrik Experiment, schön, dass wir es mal gemacht haben. Und damit eigentlich etwas degradiert, was gar nicht so gemeint war, sondern was als eine Erweiterung gedacht war. Und die Idee war überhaupt nicht zu sagen, wir machen jetzt etwas völlig Neues, sondern wir knüpfen an einer Sache an, die zumindest meiner Meinung nach völlig selbstverständlich sein sollte, aber es aber nicht ist. Und ich habe bis heute eigentlich nicht verstanden, warum beispielsweise Cage, der in der bildenden Kunst, in der Performance, in den ganzen Randkünsten zur Musik sehr viel präsenter ist als in der Musik selbst. Natürlich ist er sehr präsent als Name, das ist keine Frage, aber bestimmte Dinge, die angestoßen wurden, in der streng genommen in der neuen Musik, zumindest in Europa, weitaus weniger weitergereicht als in anderen Bereichen von Kunst. Wo ist das geblieben? Eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Warum ist die politische Stoßrichtung der Musik in den 1980er Jahren in den Hintergrund geraten? Sicherlich spielt die gesellschaftliche Entpolitisierung in diesen Jahren eine Rolle. Heute jedenfalls scheint es wieder ein Bedürfnis zu geben, etwas auszusagen, etwas zu bewirken, sich beim Komponieren mit Politik zu beschäftigen. Die Protagonisten dieser Bewegung, die diesseitigen und konzeptuellen Komponistinnen und Komponisten, setzen dabei auf die erheblichen Veränderungen der Medienlandschaft in den letzten 20 Jahren. Die Digitalisierung sei der Boden für ein neues politisches Komponieren, was zur Frage führt, wie weit hat die veränderte Technik das Komponieren tatsächlich beeinflusst und verändert? Natürlich hat sich definitiv was verändert. Es gibt eine ausführlichere Nutzung von neuen Medien. Es gibt ein erweitertes Klangbild. Es gibt einen bewussteren Umgang mit ich nenne das persönlich für mich Sound oder sonische Qualitäten. Das heißt, es wird bewusster mit Verstärkung, mit elektronischen Klängen, natürlich mit Live-Elektronik gearbeitet. Diese Tendenz ist ja schon länger der Fall, aber jetzt gehört es meines Erachtens automatisch mit dazu. Und dann würde ich sagen, was sich sehr stark verändert hat, das ist auch das, was Jenny Walsh mit New Discipline mal angestoßen hat, dass eigentlich bewusst geworden ist, dass alle Musik automatisch ein performatives, theatrales Element hat. Das ist nichts Neues, aber es ist jetzt, glaube ich, eine neue Praxis oder vielleicht auch ein neues Selbstbewusstsein entstanden, damit auch aktiver umzugehen. Und das unterscheidet sich meines Erachtens schon auch von den Ansätzen, die wir natürlich aus den 60er, 70er Jahren kennen. Aber dennoch hat sich das, glaube ich, in der Häufigkeit gesteigert. Notiz zum Stück The Art of Home Entertainment von Hannes Seidel. Es ist eine Komposition, die nur als Parasit zu existieren vermag. Ihr Material ist bewusst blass gehalten. Ihr Verlauf scheint unmotiviert, ausgedünnt, keinem Zusammenhang verpflichtet. Als verbindendes Moment wirkt eine denkbar reduzierte Basis, eine in unterschiedlichen Graden präsente rhythmische Grundierung, ein Beat von Seidel als Mononatriumglutamat der Musik bezeichnet. Der Beat nivelliert die Brüche und Unzulänglichkeiten. Er funktioniert als Wirt der disparaten Klanggestalten. Und 2008 schrieb Hannes Seidel, geboren 1977, einen Text mit dem Titel Diesseits. Das Manuskript gehört zu dem beachtlichen Textkonvolut, das sich bis heute zur Diesseitigkeit und zum neuen Konzeptualismus angesammelt hat. Nicht wenige dieser Texte klingen wie Manifeste, das ist spannend zu lesen und vermittelt eine starke Identifikation mit der Sache, eine Aufbruchsstimmung. Lange genug habe man musikimmanent komponiert und sich nur mit sich selbst beschäftigt. Jetzt soll die Musik wieder gesellschaftlich bedeutsame Inhalte tragen, Inhalte, die uns im Hier und Jetzt bewegen. Dieses Hier und Jetzt ist der Drehpunkt von Hannes Seidels Arbeit. Weil Kunst ohne Leben oder Leben ohne Kunst nicht zu haben ist, lässt sich aber keine Grenze ziehen, die das eine vom anderen trennen würde. Jede musikalische Aufführung gehört schon allein durch die Anwesenheit des Instrumentalisten zum Leben. Man wird kaum ein Objekt oder einen Klang aus seinem Alltag finden, der nicht Kunst oder Musik sein könnte. Es gibt immer mehr Orte, an denen Musik wiederum in den Alltag gebracht, zum Beispiel via Radio in die Küche, und so mit anderen Klängen, Spülgeräuschen, Streit der Nachbarn und so weiter, zusammen in den allgemeinen Umweltklangteppich integriert wird. Eine Menge von Stücken bezieht Klänge mit ein, die direkt oder indirekt aus der Alltagswelt stammen. Die Idee ist uralt, aber die Gründe hierfür sind sehr verschieden. Thank you. Notiz zum Stück Zimmerrauschen. Zimmerrauschen arbeitet mit aneinander geschnittenen Versatzstücken, die einen permanenten Wechsel der Hörperspektive abbilden. Vom Schalltoten zum überakustischen Raum, immer wieder unterbrochen von digitaler Stille. Die Klänge der Kontrabassklarinette werden zudem mit Umgebungsklängen konfrontiert. Geräusche, die von außen kommen. Hannes Seidel versteht seine Stücke als Kommentare zum Alltag. Viele Stücke des diesseitigen und konzeptuellen Komponierens beschäftigen sich mit dem Alltag und seinen kleinen und großen Dingen. Das unterscheidet sie von der politischen Musik der Avantgarde. Damals ging es ums Ganze, um die ganze Gesellschaft, um Demokratie und Revolution. Heute geht es um Einzelnes, um konkrete Dinge und Bedingungen unserer Lebenswelt. Denn in ihnen spiegeln sich die Strukturen unserer Gesellschaft. Wie sieht so etwas aus? In Zimmerrauschen von Hannes Seidel spielt eine Kontrabassklarinette. Sie wird aber nicht auf normale Weise aufgenommen, sondern ganz unterschiedlich. Mit Mikrofonen im Innern des Instruments, mit Hall und ohne, und man hört die Geräusche von einer Waschmaschine und vorüberfahrenden Autos. Wir hören unterschiedliche akustische Räume, die die Geräusche des täglichen Lebens enthalten. Die CD, auf der das Stück erschienen ist, hat den programmatischen Titel »Musik für übers Sofa«. Die Musik soll uns etwas über unsere Gegenwart sagen. Diese Aussage soll ganz im Vordergrund stehen und wichtiger sein als die konkrete klangliche Realisierung, sagt Johannes Kreidler, geboren 1980, und nennt das konzeptuelles Komponieren oder Konzeptualismus. Er sagt, eine Musik wird von einer pointierten Idee determiniert. Und vor allem diese müsse vermittelt werden. Er greift damit zurück auf die Konzeptkunst, die in den 1960er Jahren entstand. Die Idee hinter einem Musikstück, sein Konzept, war das Wichtigste. Seine Realisierung kam erst an zweiter Stelle. Viele dieser Konzepte transportierten politische Inhalte. Thank you. Notiz zum Stück Cash Serialism. Bevor ich anfange, auch nur eine Note zu schreiben oder eine Schallwelle zu programmieren, befindet sich auf meinem Computer bzw. im Internet schon praktisch die gesamte Musikgeschichte, sagt Kreidler. In den zwischen 2008 und 2010 entstandenen Stücken In Hyper Intervals, Cash Serialism und Living in a Box erhebt er diese Verfügbarkeit zum ästhetischen Prinzip. Zu den Instrumentalklängen treten hier Samples als kompositorische Rohstoffe. Da der Konzeptualismus auf Ideen basiert und diese häufig als konkrete Informationen zum rein Klanglichen hinzutreten, verhelfen ihm die multimedialen Mittel, die bislang im Konzertsaal wenig etabliert waren, erst jetzt zu Realisierungsformen. Konzeptualität kann auch als eine Methode, just die neuen Technologien anzueignen, ihre Fähigkeiten auszuloten, beschrieben werden. Grundsätzlich ergibt sich der konzeptuelle Charakter der digitalen Technologien insofern, als sie so leistungsstark und so gut verfügbar sind, dass sie sehr viel handwerkliche Arbeit abnehmen, schrieb Johannes Kreidler 2013. Sicher, Videos können mit einem Handy und einem Laptop erstellt werden. Musik jeder Art steht im Internet zur Verfügung. Kreidler schließt daraus, dass diese technische Verfügbarkeit verschiedener Medien es jetzt erst möglich mache, Konzeptkunst in der Musik umzusetzen. Nur dadurch könne die Musik politisiert werden, denn Töne und Klänge allein könnten nichts Konkretes sagen und müssten deshalb unbedingt mit nichtmusikalischen Medien, mit konkreten Texten und Bildern kombiniert werden. Aber ist nicht Konzeptkunst eine ästhetische Idee, kein technisches Prinzip, sondern eine Vorstellung davon, was wichtig sei an einem Musikstück oder einem Kunstwerk? Das scheint ganz unabhängig von irgendeiner Technik zu sein. Komponisten wie John Cage oder Nikolaus Ahuba haben Stücke geschrieben, in denen sich politische Inhalte rein musikalisch vermitteln, ohne Video und Text. Thank you. Auch in den Künsten wurde nach dem sogenannten Ende des Materialfortschrittes der Anspruch, etwas Neues zu schaffen, nicht etwa preisgegeben, sondern reformuliert. Das Neue wird nicht länger im ästhetischen Material gesucht, sondern in neuen ästhetischen Gehalten gefunden. Schreibt der Philosoph Harry Lehmann in seinem 2016 erschienenen Buch Gehaltsästhetik. Anders ausgedrückt, früher sei es um die Struktur und den Klang der Musik gegangen, heute seien ihre Inhalte wichtig. Harry Lehmann nennt das eine gehaltsästhetische Wende. Das klingt, als gäbe es eine ganz neue Strömung in der neuen Musik, und die Komponistinnen und Komponisten der Diesseitigkeit und des Konzeptualismus haben das dankbar aufgenommen. Unter der Fahne der gehaltsästhetischen Wende verstehen sie sich als die Speerspitze der neuen Musik, technisch durch die Multimedialität und ästhetisch durch die Ambition, Musik mit inhaltlichem, insbesondere politischem, aufzuladen. Es sind allerdings nur relativ wenige in der neuen Musikszene, die sich derartig exponieren. Da drängt sich die Frage auf, was sagen die anderen dazu und was machen sie? Michael Meyerhoff zum Beispiel, geboren 1957, bezieht den Alltag schon seit über 3 Jahrzehnten, also schon lange vor der Ausrufung von Diesseitigkeit und Konzeptualismus, ganz selbstverständlich in die Musik mit ein. Ich würde sagen, es ist selbstverständlich, dass die Komponisten natürlich auf die ganze akustische Umwelt, auf die soziale, politische, gesellschaftliche Situation reagieren und genau in diesem Kontext auch ihre Musik entsteht und gehört wird. Komischerweise ist diese Diesseitigkeitsdebatte, also ich wundere mich so ein bisschen, weil eigentlich doch selbstverständlich. Und das zeigt eher das Problem, was davor passierte, ja, dass sowas nötig ist, da muss davor eine unglaubliche Tendenz zur Abkapselung eigentlich stattgefunden haben. Die Akademisierung, glaube ich, ist dann so weit getrieben worden, dass das Bedürfnis, das wieder rauszuholen aus den Hochschulen in das Leben von Komponisten, in das Leben, gesellschaftliche Leben, dass das Bedürfnis so groß war, dass auch so ein Label dann plötzlich so einen Anklang findet. Notiz zu Splitting 22 für Cello, Zuspielung und Video. Mit der äußeren Vielfalt der Medien korrespondiert die Beschränkung auf eine einzige instrumentale Technik. Durch eine spezifische Kombination von Bogenposition, Strichgeschwindigkeit und überhöhtem Bogendruck kann so ein Spiegelbild der Teiltonreihe zum Klingen gebracht werden. Der Cellist wird auf der Bühne von 2 Leinwänden flankiert, auf denen bewegte und rhythmisierte Videoprojektionen einen visuellen Kontrapunkt entfalten. Die Zuspielung bildet eine 3. Schicht, die über 4 den Raum einfassende Lautsprecher wiedergegeben wird. Komponisten wie Michael Meyerhoff haben schon lange vor der Ausrufung der gehaltsästhetischen Wende diesseitig und konzeptuell komponiert. Alltagsgegenstände gehörten von Anfang an zu Meyerhoffs Instrumentarium. Mit ihnen hat er den Alltag in die Musik integriert und damit auch seine inhaltlichen, lebensweltlichen und gesellschaftspolitischen Aspekte, so wie es die Komponisten der Diesseitigkeit heute proklamieren. Und er ist nicht der Einzige. Andere wären Hans-Joachim Hespers, Matthias Kaul, Manus Zangaris, Carola Baukolt und so weiter. Und genauso interessieren sich viele nicht primär dafür, mit Video oder Performance zu arbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt eine Situation haben, in der man viel mehr über Musik nachdenken sollte. Und zwar nicht mit dieser Entnahme von Nichtmusikalischem, sondern mit der umgekehrten Frage, was braucht die Musik jetzt? Bemerkte Nikolaus Ahuber und trifft damit ein existenzielles Anliegen vieler Komponistinnen und Komponisten. Ganz gleich, was ihre Musik sonst noch sagt und darstellt, sie wollen sich auf jeden Fall auch mit den Strukturen des Klangs intensiv beschäftigen. Für mich heute ist das Pointieren tatsächlich der primären musikalischen Arbeit plötzlich, gerade weil es so viel Video gibt und weil es so viel New Media gibt. Komischerweise, ich mache ja selbst Videos und mache Zuspielungen und öffne sozusagen in andere Medien. Für mich ist dann plötzlich die musikalische Arbeit als ganz spezielle Arbeit an unseren Komponistengegenständen, nämlich Klang und musikalischer Formsprache und so. Gerade das ist eigentlich das ganz große Thema jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man nach einer ganz wunderbaren Erweiterung, ja, der Möglichkeiten, und das ist super, was auch in den letzten 20 Jahren in der neuen Musik passiert ist, eine wahnsinnig schöne Öffnung in neue Kunstbereiche, in neue Medien. Aber das kann es nie ersetzen, dann die Arbeit an der Musik trotzdem weiterzutreiben. Dass man das nicht aufgibt, die Arbeit zum Beispiel an speziellen musikalischen Formprozessen. Da sind wir Spezialisten. Ja? Das ist etwas, was ich mir nicht nehmen lassen will und das auch kein bildender Künstler kann. Eine auditiv nachvollziehbare, hochkomplexe Zeitgestaltung, wo 15 Layers zum Beispiel parallel laufen im Ensemblestück. Das kann niemand anders außer Komponisten. Ja? Notiz zu Splitting 36.4 für Klavier. Das Klavierstück versucht den Flügel für die Erzeugung von Klangräumen jenseits der Tonhöhen angeschlagener Saiten zu nutzen. Mithilfe von Motoren und bestimmte Frequenzen verstärkenden sowie auch verzerrenden Plastikbechern und schwingenden Plastikschalen. In Splitting 36.4 kommen zwei Schallmotoren zum Einsatz, auch kombiniert mit auf dem Steg platzierten schwingenden Porzellantellern und Tassen, die direkt mit den Schallmotoren angeregt werden und Klapper-, Ratter- und Knatterklänge produzieren. Zu Beginn seines Kompositionsstudiums geriet Ole Hübner, geboren 1993, mitten in den Strudel der Diesseitigkeits- und Konzeptualismusdebatte. mit dem sogenannten neuen Konzeptualismus bin ich da tatsächlich einfach mit aufgesprungen als sehr junger Komponist. Ich habe einfach viele, viele Dinge für mich übernommen und da bin ich heute sehr viel kritischer. Und trotzdem ist das eine Erfahrung vielleicht, die ich, glaube ich, nicht missen will, weil sie ganz viel mehr handwerklich eingebracht hat. Diese Diskussion dreht sich ja letztlich um ein Phänomen, was für sich proklamiert, eine große neue Freiheit im kompositorischen Denken mit sich zu bringen. Und das stimmt ja auch. Also da sind ja viele, viele Werkzeuge, viele Mittel in die neue Musik gekommen, die vorher nicht so präsent waren oder die vielleicht in der bildenden Kunst eine Rolle gespielt haben, in der neuen Musik eher weniger. Diese Diskussion ist für mich einfach ein bisschen stagniert, also schon sehr schnell sehr stagniert. Und das hat sich für mich auch in den Stücken wiedergespiegelt, wo ich oft nicht mehr den Mehrwert habe erkennen können, der darüber hinausging, zu zeigen, hier, diese Technik geht auch nicht, auch noch, und hiermit kann man auch noch Klang erzeugen. Und es hat mich einfach sehr schnell sowohl in den künstlerischen Resultaten als auch in dem, wozu die Diskussion geführt hat, nicht mehr so sehr befriedigt, sogar fast eher ein bisschen gelangweilt. Text zum Musiktheaterstück Music for JT. Münchenabend. Ich bin noch durch das Lehl entlang spaziert und habe vor der Oper rumgesessen. Zum Mittagessen Bionade und Spinat. Wart, stimmt nicht, eher so eine Pommes mit einer fetten Currywurst. Ich wollte gerade meine blauen Pillen nehmen, aber warum auch immer, was soll das denn jetzt? Jemand hat es mir anscheinend gestohlen. Also ging ich zu meinem Auto zurück. Der Wagen war aufgebrochen, geknackt. Ach nee, alles war noch so, wie ich es verlassen hatte. Ich setz mich rein. Der Fahrer weg, Stille und totale Finsternis. Keine Drogen, nicht mal Koks. Ja, ganz sicher kein einziges Gramm, nicht mal ein Gramm Gras. Nur diese Stille und Leere, bis auf die unscharfen Umrisse zweier Kanonen, die dort nebeneinander auf dem Rücksitz lagen. Fuck. Die Betonung des Diesseitigen und die Idee eines konzeptuellen Komponierens hat ein großes Medienspektakel in der neuen Musikszene ausgelöst. Aber die Mehrzahl der Komponistinnen und Komponisten, so scheint es, hält konzeptuelles, diesseitiges Komponieren ohnehin für selbstverständlich. Oder meint, es gäbe andere und dringlichere Fragen in der Musik zu beantworten oder formuliert ganz individuelle Positionen. Michael Meyerhoff jedenfalls verspürt, wie er sagt, ein drängendes Interesse, an musikalischen Strukturen zu tüfteln, an Klängen und Klangfarben, an innermusikalischen Fragestellungen also. Und ganz ähnlich klingt, was Ole Hübner als Komponist der jüngsten Generation denkt und womit er sich beschäftigen möchte. Ich habe nur immer mehr gemerkt, dass es für mich persönlich als Musikhörer, als Mensch, der Musik hört und der sich lange Gedanken darüber gemacht hat, was er hören will oder was er erleben will, wenn er Musik hört. Und da habe ich gemerkt, es geht mir doch um Aspekte, die sehr eng mit dem Klangerlebnis oder mit dem Raumerlebnis verknüpft sind. Die klangliche Genugtuung, die ich irgendwie erlebe in einem instrumentalen Spiel, kommt ein rein elektronisches Setting irgendwie selten ran. Eine große Frage ist ja auch, warum muss die neue Musik eine konkrete Aussage haben. Das ist ja schon eine sehr, sehr hohe Leistung, ein großartiges Erlebnis auf einer ästhetischen Ebene zu schaffen, was keine politische Aussage hat oder nicht haben muss oder sich nicht auf Teufel komm raus in irgendeinen zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen, trendigen Kontext stellen muss.